gesellschaftlos hin und her ohne Geld. Ist das nicht erbarmungslos? Bier und Wein die ganze Nacht und die Bulle platt gemacht. Bullenschweine, das sind die Gesinnungsfeinde. Arbeitslos, Wohnungslos, das ist mein Gesellschaftslos. Arbeitslos, Wohnungslos, das ist ja ganz vermut. Arbeitslos, Wohnungslos, das ist mein Gesellschaftslos. Arbeitslos, Wohnungslos, das ist ja ganz vermut. Wahnsinn ist es hier zu leben, lass uns Zeug an zum Erziehen. In der Nacht haben wir alle umgebracht. Arme Leute gibt's nicht mehr, denn die Anarchie ist hier. Arme Leute gibt's nicht mehr, denn die Anarchie ist hier. Arbeitslos, Wohnungslos, das ist mein Gesellschaftslos. Arbeitslos, Wohnungslos, das ist ja ganz vermut. Arbeitslos, Wohnungslos, das ist mein Gesellschaftslos. Arbeitslos, Wohnungslos, das ist ja ganz vermut. Assis werden angezündet, nehmen ihr den Platz so weg. Lassen sich ja nicht vertreiben, wollen ihr Weise bleiben. Alkohol, der letzte Freund, daran ist der Helmut schuld. Nackte Arsch und keine Hosen, sind die total verloren. Arbeitslos, Wohnungslos, das ist mein Gesellschaftslos. Arbeitslos, Wohnungslos, das ist ja ganz vermut. Arbeitslos, Wohnungslos, das ist mein Gesellschaftslos. Arbeitslos, Wohnungslos, das ist ja ganz vermut. Arbeitslos, Wohnungslos, das ist ja dein Verbot. Arbeitslos, Wohnungslos.